grundsätzlich hoch emotional. Geht stimmungsmäßig nur Bärsch und Tal. Auf Jos oder Klein, im Level und im Spiel. Und Setz und uns Bane stand niemals still. In Kölle, ejo, in Kölle, ejo, sind wir 24/7 unter Strom. Wir sind immer in Bewegung, wir tanzen, yeah. Haben ein bewegtes Level, wir tanzen, yeah. Session oder nicht, nerd oder fit, Sonn oder Renn, wir tanzen, yeah. Wir sind immer in Bewegung, wir tanzen, yeah. Haben ein bewegtes Level, wir tanzen, yeah. Wir sind immer in Bewegung.